Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Poesie und Power, das haben die drei neuen Jazzalben in dieser Woche gemeinsam. Der norwegische Saxophonist Håkan Kornstad macht große Oper im Trio. Die albanisch-schweizerische Sängerin Elena Duni vertont eigene Gedichte, aber auch James Joyce und andere. Und der Münchner Trompeter Vincent Eberle zeigt, wie poetisch und kraftvoll junger deutscher Jazz sein kann. Jazzalben, die man gehört haben muss, findet Ulrich Habersetzer. Alles in guter Balance, im Gleichgewicht. Komposition und Freiraum in ausgeglichenem Verhältnis. Equilibrium, lateinisch Gleichgewicht, so heißt das Stück. Trompeter Vincent Eberle hat diese Musik komponiert. Swingender junger Jazz aus Bayern, gespielt von herausragenden Musikern. Pianist Leo Betzel etwa. Bandleader Vincent Eberle zeigt auf seinem neuen Album Equilibrium, dass auch bei ihm ein Gleichgewicht besteht. Er ist hervorragender Instrumentalist, aber auch ein spannender Komponist. Ganz unterschiedlich kommt seine Musik daher, kantig und expressiv, aber auch in Form lang angelegter poetischer Suiten, in denen sich der Spannungsbogen über mehrere Minuten hinweg aufbauen darf. Das Vincent Eberle Quintett, teils durch Saxophonist Jonas Brinkmann erweitert, besticht aber auch immer wieder durch eine ordentliche Portion Power. Musik mit einem dunklen, kraftvollen Sog. Sängerin Elena Duni und ihre Band Aksham. Hier mit der Vertonung eines Gedichts von James Joyce. In Töne gegossene Lyrik mit prickelnder Düsternis gespielt und gesungen. Gesang und Trompete verschmelzen, reiben sich aneinander, umgarnen sich. Selten hört man eine Stimme, die sich so perfekt als Instrument in eine Band einfügt. Kleine Songs mit großer Intensität. Das gelingt Elena Duni zusammen mit ihren vier Mitmusikern. Perfektes Zusammenspiel und packende Kompositionen zeichnen das Album Aksham aus. Mit süffiger Lässigkeit spielt der Norweger Håkon Kornstad sein Tenorsaxophon. Doch was ist das? Er spielt nicht nur Tenor, er singt auch Tenor. Gemeinsam mit Akkordeonist Frode Haltli und Bassist Mats Eilertsen frönt der Saxophonist seiner Leidenschaft für große Oper, hier in handlichem Trioformat. Werke von Verdi, Wagner oder Mascagni finden sich auf dem Album im Treibhaus. Frech machen sich die drei Norweger über diese klassischen Stücke her. Sicher nichts für Puristen, egal aus welchem Lager. Aber die scheinbare Respektlosigkeit dieses Trios hat einen großen Reiz. Besonders wegen der unwiderstehlichen Interaktion der drei Ausnahmemusiker. Im Treibhaus von Håkon Kronstadt. Ziemlich speziell, ziemlich gut. Wagner und Verdi im handlichen Jazz-Trio-Format. Hier zum Schluss der Jazz-Kolumne von Ulrich Habersetzer.